1 Live, Mayday 2003 mit Paul van Dyk aus der Westfalenhalle Dortmund. I'm We'll be right back. Paul van Dyk. Thank you.